mit seinem Kranz las. Nome min Geselle mit seinem Kranz las. Wurzeln sind in einem grünen Garten, bekleben soll ein Wieselmann nicht lassen unberührt. Er soll sich schirmen als ein Kind, mit Augen weit und zarten, da Liedke Lust des Herzens an geht wohl Mut. Drum mit Gündigkeit da breiter, als er den Fuhrer Leiter, von seiner Arbeit ist dann das gar verloren. Mit Gündigkeit Freiheit da breiter, als er den Fuhr der Leiter, von sin Arbeit des Landes gar verlor. Sie bösen Kruche darunter, das Brecher aus besunder, lädt erstes Weset Wunder, merkt sich ein Dorn. Mit Kündigkeit der Breite, dass er den Fuhr der Leiter, von sin Arbeit des Landes gar verlor. Bösen Krut darunter, das Brecher aus besunder, lad erst das Weset Wunder, merk ob sich ein Dorn. Sie bösen Krut darunter, das Brecher aus besunder, lad erst das Weset Wunder, merk ob sich ein Dorn. Bösen Krut darunter, das Brecher aus besunder, da derstes Weset Wunder, merk ob sich ein Dorn. Mit Kündigkeit da breite, dass er den Fuhr da leite, von sin Arbeit des Landes gar verlor. Kleine Stadt, die von Staub umhüllt war. Dort lebte mittendrin der Sohn von einer Näherin. Sein Gesicht ein bisschen fahl, ein Räuspern stets im Schlund und im Fluss bei dem Tal, leblos Fische auf dem Grund. Die Eltern starben schon sehr früh, obwohl sie gar nicht alt. Doch alles ging so weiter und schon bald galt für ihn nur noch die Gegenwart. Warum diese Sonne nicht mehr scheint, doch zu spät, seine Zeit war um. Thank you. schon sehr früh, obwohl sie gar nicht alt. Doch alles ging so weiter und schon bald galt für ihn nur noch die Gegenwart. Galt für ihn nur noch die Gegenwart. Galt für ihn nur noch die Gegenwart. Ich erzähle euch von den Trummen, die man jetzt nenne bei uns Timpani. Als die großen Heerpauken von kupfernen Kesseln gemacht und mit Kalbfellen überzogen. Darauf schlägt man mit Klüpfeln, dass es sehr laut und helle tumelt. Und der Fürstenhöfe zu den Feldtrompeten, wann man sich zu Tisch blaset oder wann ein Fürst in ein Staat einreitet oder aufzeucht oder in das Feld zeucht. Das sind gar ungeheuer Rumpelfässer. Diese Pauken, alle, sind wie Seiwellen. Sie machen viel Unruhe den erben, frommen alten Leuten, den Siechen und Kranken, den Andächtigen in den Klöstern, die zu lesen, zu studieren und zu beten haben. Und ich glaube und halte es für wahr, der Teufel habe sie erdacht und gemacht, dann ganz kein Holdseligkeit noch Guts daran ist, sondern ein Vertämpfung und ein Niederdruckung aller süßen Melodien und der ganzen Musiker.